Willkommen im Schweizer Land, du armer, armer Asylant. Hier kriegst du Haus, Fressen und Geld vom Steuerzahler zur Verfügung gestellt. Und machst du ein paar Dinge, die sind zwar verboten, du bestiehlst die Nachbarn durch sie bedrohen. Beschneidet eure Frauen, haut euch Teller durch die Lippen, andere Völker, andere Sitten. Aber bitte fühl dich wie zu Haus, leg die Füße hoch und leb in Saus und Braus. Der dumme Schweizer darf da gar nichts sagen, er kann nur eins, und zwar bezahlen. Willkommen in der totalen Utopie. Jedes freie Wort ist wie eine Blasphemie. Schweizerland, Schlaraffenland, und jede Genre hat das schon erkannt. Doch wer hat dieses Pack so gern? Ein Mittelfinger grüßt nach Bern. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Wir lieben euch alle und jeden Tag kommt einer von eurer Sippe nach. Er ist zwar vorbestraft und kriminell und bringt Drogen mit in Fahrgestell. Doch wir wollen hier keinen Rassismus hegen, wir wollen hin zum Kunst verpflegen. Also kommt alle auf das sinkende Schiff, wir haben hier überhaupt nichts im Griff. Willkommen in der totalen Utopie. Jedes freie Wort ist reine Blasphemie. Schweizerland, Schlaraffenland, und jeder Schnorrer hat das schon erkannt. Doch wer hat dieses Pack so gern? Mein Mittelfinger grüßt nach Bern. Jeder weiß, wer hier wen bescheißt. Du arbeitest dein Leben lang und stellst dich dann den Titel an. Wir sprechen heute schon ihre Sprache, wir beten bald zu ihrem Gott. Die Volksvertreter dieses Landes regieren uns Richtung Schafott. Dieses Pack so gern, mein Mittelfinger grüßt nach Bern.